bei der Antwort auf diese Frage erst einmal zögern. Denn jeder von uns hat vermutlich schon erlebt, wie sehr uns unser Gedächtnis täuschen und in die Irre führen kann. Wer etwa Fotos aus seinen frühen Kindertagen gesehen hat, wird leicht zu glauben geneigt sein, diese bildlichen Szenen aus der eigenen Erinnerung wachgerufen zu haben. Und wer je als Zeuge auftreten musste für einen Unfall oder dergleichen, wird wissen, wie verwischbar die gespeicherten Bilder sind, die sich uns eingeprägt haben. Erst recht prekär wird es aber, wenn es vor Gericht um einen Prozess wegen der Anklage sexuellen Missbrauchs geht. Wie verlässlich ist in solchen Fällen die Erinnerung von Zeugen, gar von kindlichen Zeugen? Angesichts solcher Prozesse wird es immer dringlicher, sich zu fragen, was ist unser Gedächtnis und wie arbeitet das System unserer Erinnerung? Barbara Dobrik ist auf die Suche nach Antworten gegangen. Sie befragte Psychoanalytiker, Kinderärzte und Psychologen. Das Ergebnis ihrer Recherche fassten wir zusammen unter dem Titel »Das Gedächtnis ist die größte Hure«. Und diese Sendung hören Sie nun hier im Frauenforum. Wenn dann irgendeine Mine losgetreten ist, so dass Träume sprudeln, dass Erinnerungen sprudeln, die wirken. Wir leben im Heute. Aber um in der Gegenwart zurechtzukommen, müssen wir uns ständig auf unsere Vergangenheit beziehen. Im Kleinen wie im Großen. Bei den meisten unserer alltäglichen Verrichtungen handeln wir aufgrund unserer Erfahrung und unserer Erinnerung an sie. Wir müssen also nicht neu überlegen, was unser Lieblingsbrot ist und wo wir es kaufen können. Wir wissen, auf welchen Wegen wir an Orte gelangen, die wir regelmäßig aufsuchen, und wissen, was wir dort zu tun haben. Wir erinnern uns an all diese Dinge so selbstverständlich, dass es uns gar nicht auffällt. Unser Gedächtnis weiß auch ständig, wer wir sind. Auch wenn wir uns nicht bewusst an alle für uns wichtigen Erfahrungen erinnern, haben wir doch eine genaue Vorstellung von uns selbst, die wir nicht vergessen. Unsere Person mit ihren Fähigkeiten, Einstellungen und Gefühlen, unser Selbst eben, ist uns so präsent. Und normalerweise müssen wir nicht darüber nachdenken, dass es sich aus Erinnerungen zusammensetzt. Gelegentlich allerdings werden diese Prozesse bewusst. Wir wollen uns beispielsweise in einer Psychotherapie an etwas für uns Wesentliches erinnern und spüren, dass das nicht ohne weiteres möglich ist. Die Ärztin und Psychoanalytikerin Dr. Heilwig Droste erlebt das ständig bei ihrer Arbeit. Für mich ist Erinnerung wirklich die größte Hure der Welt. Und zwar, weil sie manipulierbar ist, weil sie in einer Weise verformbar ist, auch zum Verschwinden zu bringen ist. Es gibt eigentlich nichts, was ich mit meiner Erinnerung nicht machen kann. Und darum ist es auf der einen Seite ein unglaublich spannendes Thema und auf der anderen Seite aber auch mit sehr vielen Untiefen und Stolpersteinen versehen. Wie können wir unsere Erinnerung manipulieren? Wie verformen wir sie? Durch mehrere, meistens unbewusste Möglichkeiten. Sigmund Freud ist der Erste, der ein Wort dafür gefunden hat, nämlich das Wort Verdrängung. Wenn etwas in mir etwas nicht erinnern will, weil es mir nicht gut tut, weil es mir nicht bekommt, und es gibt viele Gründe mehr, dann ist mein Unbewusstes in der Lage, weil offensichtlich, das hat Nietzsche in der vorfreudschen Zeit eigentlich sehr hübsch gesagt und ebenso unwissenschaftlich, dass wenn es eine Erinnerung gibt, die mir unangenehm ist, aus welchen Gründen auch immer, dann sagt mein Stolz in mir, das kann so gar nicht gewesen sein. Und dieser Kampf endet immer tödlich für die Erinnerung. Der Stolz behält recht, es ist nicht gewesen und damit ist es aus meiner Erinnerung gelöscht. Professor Werner Blunk ist Kinderarzt und weiß viel über die Besonderheiten der kindlichen Erinnerung. Dieses Thema interessiert ihn aber nicht nur als Fachmann. Ich habe mich seit langer Zeit versucht, daran zu erinnern, was ich am Kriegsende erlebt habe, weil ich immer wieder in mir ganz tief spüre, dass das ein ganz entscheidendes Erlebnis war und eigentlich der Schritt in eine völlig neue Lebensphase war. Und da ich wohl nie wieder in meinem Leben eine so tiefe Angst erlebt habe wie in diesen Tagen, bleibt das auch in meinem Innersten festgeschrieben. Seine Mutter, eine alleinstehende Ärztin, hatte den Sohn vor den Luftangriffen auf Hamburg in Sicherheit bringen wollen und ihn in einer nationalsozialistischen Schule in Süddeutschland untergebracht. Dort erlebte er als 10-Jähriger das Kriegsende ganz auf sich gestellt und mit großer Angst. Ja, das war diese enorme Einsamkeit, in der ich leben musste als 10-Jähriger. Das war dies Ausgeliefertsein der Willkür, die rund um mich geschah. Rein gefühlsmäßig erinnere ich mich sehr. Und das war die Angst, etwas sehr Schmerzhaftes oder Tödliches zu erleben. Jahrzehnte später hat Professor Blunk seine Erinnerungen an diese Situation aufgeschrieben und überprüft. Wir waren am Schluss des Krieges nur noch zu dritt, 3 Norddeutsche, weil alle anderen, die in Süddeutschland ihre Eltern hatten, inzwischen von ihren Eltern abgeholt worden waren. Und auch unsere Lehrer oder die politischen Betreuer waren alle verschwunden. Das große Reißaus hatte da also stattgefunden. Und es war dann so, dass kurz vor Kriegsende, als die Franzosen schon den Bodmannrücker runterkamen, ein Vater eines meiner Klassenkameraden 3 von uns aus dieser Anstalt in Reichenau nach Konstanz herüberholten. Das war damals überall ganz still und ich erinnere mich sehr gut und dieses Bild, wie wir also die kleine Straße von Reichenau nach Konstanz gingen, die erinnere ich, als sei sie jetzt, da könnte ich also quasi jeden Halm des Schilfes könnte ich malen. Und ich erinnere auch, dass da, während wir da an diesem sonnigen Tag nach Konstanz marschierten, plötzlich hinter uns Flugzeuge auftauchten und wir in dieses Ried, in dieses Moor hineinliefen und uns da also hinter die Büsche schmissen, um uns vor den Tieffliegern zu verstecken. So glaube ich mich zu erinnern. Dass das nicht stimmte, was ich da erzähle, das habe ich hinterher dann herausbekommen. Ich habe mich nämlich einfach mit diesen Erinnerungen en Detail auseinandergesetzt, weil sie mir so wichtig waren, auch weil ich gefragt worden war, darüber an einer offiziellen Stelle einen Vortrag zum 8. Mai 1985 zu halten. Und ich habe damals mit einer Konstanzer Zeitung Kontakt aufgenommen und habe einen kleinen Bericht über meine Erlebnisse geschrieben. Und habe damals dann auch meinen Klassenkameraden und seine Mutter von denen wieder gehört und Kontakt aufnehmen können. Und es stellt sich heraus, dass meine ganzen Erinnerungen an diese Zeit da, die ich dann in Konstanz erlebte, in einem Schützengraben, im Garten der Familie, am See, stimmte. Das stimmte alles, was ich da so an Erinnerungen hatte, bis auf eins. Die Tieffliger, die stimmten nicht. Die hatte ich also wie so eine Collage mit reingeklebt. Und ich weiß jetzt auch, woher das kam. Ich hatte dann auch in den 80er Jahren einen Film gesehen, und zwar Die Brücke. Und da ist ja so ein Tieffliegerangriff. Und als ich diesen Film sah, habe ich in dem Moment im Fernseher gesagt, habe ich fürchterlich geweint. Das war also wie wenn aus tiefster Tiefe etwas raufkam. Nur eins, in dem Moment war mir denn auch klar, dass ich diesen Angriff denn wohl gar nicht selber erlebt habe, sondern dass ich diesen Film rein projiziert habe, den ich natürlich schon 20 Jahre vorher irgendwann einmal gesehen hatte und dass meine Erinnerungen also nicht real waren, sondern dass das ein Aneinanderfügen von tatsächlicher Erinnerung und diesem sehr eindrucksvollen Film war. Dass unsere Erinnerung Lücken aufweist, dass wir auch wichtige Erlebnisse vergessen können, ist uns bewusst. Aber dass wir in unsere Erinnerungen auch Geschehnisse aufnehmen können, die wir überhaupt nicht erlebt haben, ist irritierend. Für Werner Blunk ist das rückblickend eher faszinierend. Ich muss sagen, das hat mich eigentlich gar nicht beunruhigt, sondern erstmal war ich sehr glücklich darüber, dass die Erfahrung an dieser Stelle korrigiert wurde. Ich muss beinahe so sagen, dass ich diesen Tieffliegerangriff nicht erlebt habe, hat mich eigentlich ziemlich glücklich gemacht. Denn das war ja nun eine noch viel ernstere Bedrohung gewesen. Und ich habe mich eigentlich auch richtig über diese Entdeckung gefreut, dass das so faszinierend ist, dass man da ein wirkliches Erlebnis im Kopfe sozusagen ohne Naht und ohne erkennbaren Übergang zusammenfügen kann mit einem solchen Filmausschnitt. Also mich hat, sag ich mal, als Naturwissenschaftler das fasziniert. Das ist eine neurologische Faszination gewesen. Warum hatte er seinen Erinnerungen etwas hinzugefügt, was er gar nicht selbst erlebt hatte? Und hat diese Ergänzung seine Geschichte verändert? Es hat ja am Wahrheitsgehalt, dass also diese Tiefflieger nicht stimmten, am Wahrheitsgehalt dieser ganzen Geschichte eigentlich verändert es nichts. Ob die nun da waren oder nichts, ändert nichts an diesem tiefen Erlebnis, das ich damals als Junge in dieser ganzen Einsamkeit und dieser ganzen Bedrohung hatte, dass sozusagen meine Erinnerung da noch einen drauf gemacht hat. Das hat auch vielleicht was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich liebe also solche Punkte und mag es gerne, wenn Dinge etwas dramatischer sind. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich das irgendwann mal so ganz bewusst zusammengefügt habe, um die Sachen denn so ein bisschen spannender zu machen. Bitte, da war ich dann vielleicht also 18 oder 20 oder so etwas. Und dass ich mich da auch selber betrogen habe damit. Dieses Phänomen kennen viele von uns. Erlebnisse verändern sich dadurch, dass wir sie erzählen. Sie werden so etwas wie mündliche Literatur. Ein fantasievoller Mensch möchte seine Erlebnisse erzählen und sie außerdem für sein Publikum fesselnd gestalten. Er schmückt die Geschichte deshalb aus, kürzt an weniger interessanten Stellen, arbeitet auf Höhepunkte oder Pointen hin. Kurzum, er wendet ganz ähnliche Techniken an wie ein guter Schriftsteller. Seine wichtigsten Geschichten erzählt er gern immer wieder. Und bei diesem Wiedererzählen gerät mit der Zeit die Erinnerung daran, wie er die Geschichte das letzte Mal besonders erfolgreich erzählt hat, in den Vordergrund. Und dass der Geschichte zugrunde liegende Erleben selbst verblasst. Auf Dauer vermischen sich diese Erinnerungen und sind kaum noch auseinanderzuhalten. Aber vielleicht hat Werner Blunk seine Erinnerungen auch ergänzt, um sein inneres Erleben, seine schreckliche Angst, überhaupt erst angemessen wiedergeben zu können. Diese Szene drückt das aus. Es drückt besser aus, was ich empfinde, als wenn ich versuche, denen, die ich meine Erinnerung schildere, dies darzulegen an dem, was ich erlebt habe, sonst erlebt habe. Denn eigentlich ist das wohl ein ganz normaler Weg nach Konstanz gewesen. Es waren 3 Tage und 3 Nächte in einem Schützengraben, den wir uns aufgehoben hatten. Es war die ständige Angst, dass ein Luftangriff passieren könne. Es war wirklich eine tiefe Bedrohung in der ganzen Zeit. Und wie still das da war, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die einzige Erinnerung an diese 3 Tage und 3 Nächte war plötzlich, dass so ein Flugzeug mit dem Gauleiter entschwand und dass dann plötzlich Panzer durch die Straßen fuhren und dass dann über irgendwelche Lautsprecher irgendwelche Befehle gegrölt wurden. Aber da passierte ja gar nicht so furchtbar viel. Was man denn hätte erzählen können, was die Leute vielleicht beeindruckt hätte, damit sie dann auch tatsächlich diese Angst erfahren können, in der man da war. Der Arzt ist seiner selbst gewiss genug, um sich durch die Fehlleistung nicht grundsätzlich verunsichern zu lassen. Ich kann mich auf meine Erinnerung sehr gut verlassen, normalerweise. Und dass ich das da so reingefügt habe, beunruhigt mich nicht im Mindesten. Ich weiß nur, dass ich auch bei anderen Erinnerungen so ein bisschen aufpassen muss. Aber am wirklichen Inhalt, am Wahrheitsgehalt ändert es ja eigentlich nichts. Ich stehe ja nicht vor Gericht. Wenn es vor Gericht auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Erinnerungen ankommt, sieht die Sache in der Tat ganz anders aus. Günther Köhnken, Professor im Fach Psychologie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, hat dazu geforscht. Die Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, waren meistens im Zusammenhang mit der Frage der Zuverlässigkeit von Zeugenaussagen angelegt. Das heißt, wir haben überprüft, inwieweit Zeugenaussagen von Personen, die tatsächlich etwas beobachtet haben, einen Verkehrsunfall beispielsweise, dadurch beeinflusst werden können, dass diese Zeugen nachträglich aus anderen Quellen noch Informationen über dieses Ereignis bekommen, zum Beispiel von anderen Personen, die das Ereignis auch gesehen haben. Oder, was ja auch vorkommen kann, beispielsweise in Vernehmungen, wo im Rahmen von Vernehmungen den Zeugen Informationen vorgehalten werden. Auch das kann dann im Endeffekt die Erinnerung an das ursprüngliche Ereignis beeinflussen. Das waren die Dinge, die uns in erster Linie interessiert haben. Die Ergebnisse sind für Laien verblüffend. Wir haben einmal eine Untersuchung gemacht, in der es in der Tat auch um Zeugenaussagen über einen Verkehrsunfall ging. Da haben wir einer Gruppe von erwachsenen Untersuchungsteilnehmern einen Film gezeigt. Den haben wir bekommen aus der Reihe Der siebte Sinn. Der zeigt einen Unfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Dieses Film haben wir den Versuchsteilnehmern gezeigt und haben dann eine Woche später diesen Versuchsteilnehmern irreführende Informationen über diesen Film gegeben. Das heißt, wir haben einem Teil der sogenannten Zeugen gesagt, dass der PKW-Fahrer nach dem Unfall Fahrerflucht begangen hätte, was im Film gar nicht zu sehen war. Und einem anderen Teil haben wir beispielsweise gesagt, dass der Motorradfahrer angetrunken gewesen sei. Man habe hinterher festgestellt, dass er eine hohe Blutalkoholkonzentration aufgewiesen habe. Und dann haben wir sie befragt über diesen Unfallhergang und haben festgestellt, dass diejenigen, denen wir zum Beispiel gesagt hatten, dass der Motorradfahrer angetrunken war, die Geschwindigkeit des Motorrades kurz vor dem Unfall deutlich höher eingeschätzt haben, dass sie außerdem häufiger gesagt haben, er sei in Schlangenlinien gefahren. Bei dem PKW-Fahrer war es so, dass wenn wir gesagt hatten, der habe Fahrerflucht begangen, von einer nicht unerheblichen Zahl der Teilnehmer gesagt wurde, er habe dann auch nicht gehalten an der Kreuzung, er habe nicht geblinkt und außerdem habe er eine Beule im Auto gehabt und ähnliche Dinge. Das heißt, diese nachträglichen Informationen, die wir gegeben haben, die unzutreffend waren, haben die Erinnerung der Zeugen, sag ich jetzt mal, an diesen Unfallhergang, den sie gesehen haben, verfälscht. Und zwar in der Weise, dass das, was am Ende berichtet worden ist, konsistenter war mit dem Stereotyp zum Beispiel des Trunkenheitsfahrers beziehungsweise dem Stereotyp des Unfallflüchters, der dann eben nicht nur Unfallflucht begeht, sondern eben obendrein nicht anhält. Oder man nimmt an, wenn er Unfallflucht begeht, wird er schon einen Grund gehabt haben. Zum Beispiel den, dass er nicht angehalten hat und die Vorfahrt beachtet hat. Diese Untersuchungsergebnisse decken sich mit denen anderer Forscher. Vor allem in den USA ist über die Beeinflussung von Erinnerungen intensiv gearbeitet worden. Allen voran hat sich dort Elizabeth Loftus, Professorin an der Universität Seattle, einen Namen gemacht. Sie ist inzwischen noch einen Schritt weiter gegangen. Sie fragte, wenn sich unsere Erinnerungen durch nachträgliche Informationen in Einzelheiten verändern können, ist es dann nicht sogar möglich, dass wir ganze Geschichten als selbst erlebt erinnern, obwohl sie sich nie ereignet haben? Professor Loftus ließ zunächst Kinder von einer Vertrauensperson fragen, beispielsweise von einem Elternteil, ob sich das Kind daran erinnere, wie es einmal in einem Einkaufszentrum verloren gegangen sei. Die Kinder erinnerten sich nicht. Natürlich nicht, denn ein solches Ereignis hatte es nie gegeben. Dann erzählten sie ihnen, doch, das sei tatsächlich vorgekommen, und malten das mit Einzelheiten aus, so zum Beispiel, wo das Kind den Eltern abhanden gekommen war, wo sie es wiedergefunden hatten und wie groß ihre Sorge gewesen sei. In verblüffend kurzer Zeit, das heißt in nur wenigen Minuten, nahmen die Kinder diese erfundenen Geschichten nicht nur als wahr auf, sondern bestätigten sehr bald, dass sie sich nun doch an dieses Ereignis erinnern könnten. Im weiteren Gespräch illustrierten die Kinder diese vermeintlichen Erinnerungen mit Details, von denen ihnen nichts erzählt worden war. So konnten sie sich beispielsweise plötzlich daran erinnern, welche Kleidung die Person trug, die sie gefunden und zu den Eltern zurückgebracht hatte. Dieses Ergebnis deckt sich mit Beobachtungen, die viele von uns an sich selbst machen können. So wie auch Werner Blunk. Mein großes Problem an die ganz frühen Erinnerungen ist die, dass meine Mutter mir immer sehr viel von meiner Kindheit erzählt hat. Und ich das nicht mehr auseinanderhalten kann, was denn da war, dass sie mir das erzählt hat oder was denn da in meinem Gedächtnis ist, weil ich es wirklich selber erlebt habe. Das ist für mich völlig unentwirrbar. Daran habe ich ein paar Mal mit meiner Mutter gearbeitet, weil uns das beide einfach faszinierte und sie an die 40er Jahre eine sehr intensive Erinnerung hatte, weil das für sie auch eine ganz wichtige Zeit war. Und das haben wir uns dann manchmal also auch richtig auseinanderschneiden können, was da denn wahr war und was sie mir denn alles erzählt hatte. Wobei das, was sie mir erzählt hatte, schon richtig war, aber das war bei mir falsch eingeordnet. Was uns weniger leicht nachvollziehbar sein dürfte, ist der zweite Schritt von Elizabeth Loftes Forschungsergebnissen. Sie war selbst überrascht, als sie feststellte, dass es bei Erwachsenen genauso leicht möglich ist, ihnen Erinnerungen einzupflanzen an Erlebnisse, die sie nie gehabt haben. Dr. Hallwig Droste, die als Psychoanalytikerin jahrzehntelange Erfahrung hat, ist hingegen nicht verwundert, sondern weiß auch aus ihrem eigenen Erleben, dass das tatsächlich möglich ist. Ich bin auch manipulierbar. Wenn Sie mir etwas auf eine spannende Weise erzählen würden, dann weiß ich nach geraumer Zeit nicht mehr. Wenn Sie mir zum Beispiel sehr lebendig einen Film erzählen, dann weiß ich nicht mehr, habe ich ihn gesehen oder war das Ihre Erzählung, und neige eher dazu, zu glauben, ich habe ihn selbst gesehen. Da gibt es eine sehr komische Geschichte. Mein Bruder erzählte früher bei uns am Esstisch den Walt Disney-Film Schneewittchen, wo also der Zwerg den Bauch der Schildkröte benutzt, um die Wäsche drauf zu rubbeln oder so. Wir haben uns alle kaputt gelacht. Die Kinder blieben am Tisch mitsitzen. Unsere Hausangestellte dachte nicht dran, die Abwäsche zu machen. Wir saßen alle fasziniert um meinen Bruder herum. Und Jahre später sagte ich ihm, du, ich habe den Film gesehen, den fand ich im Vergleich mit dem, wie du es erzählt hast, viel spannender. Und da sagt er, du, den habe ich auch nie gesehen, den hat mir ein Schulfreund erzählt. Und so ist, glaube ich, bei fantasievollen Menschen so viel damit zu machen, dass Realität und die eigene Fantasie, die mitgeht. Ich weiß noch heute, wenn ich Märchen höre, genau, wo Rotkäppchen gewohnt hat. Ich sehe das Haus vor mir. Dabei hatte ich, und das hatte meine sehr pädagogisch eingestellte Mutter extra besorgt, ein Buch ohne Bilder. Also ich habe nie Bilder zu Märchen gesehen. Aber ich weiß, das könnte ich Ihnen aufmalen, wo das aufgebahrte Schneewittchen gelegen hat und wo das Haus der sieben Zwerge stand. Also ich bin von Geburt an bis heute manipulierbar, was Erinnerungen anlangt. Warum sind unsere Erinnerungen manipulierbar? Hat es körperliche oder seelische Gründe? Auf diese Frage gibt es widersprüchliche Antworten, deren Stichhaltigkeit sich meist nicht eindeutig beweisen lässt. Professor Günther Köhnken erklärt das so. Es hat im Laufe der Zeit verschiedene Erklärungsversuche gegeben. Zunächst nahm man an, das war die Auffassung damals beispielsweise von der Professor Loftus, dass fast wie bei einem Tonbandgerät dieser neue Sachverhalt, der durch die verfälschenden nachträglichen Informationen gleichsam entstanden ist, dass der die ursprüngliche Information im Gedächtnis überschreibt, wie bei einem Tonbandgerät. Und dann würde es bedeuten, dass die ursprüngliche Information gar nicht mehr vorhanden wäre. Das ist dann kritisiert worden. Es hat Untersuchungen gegeben, die zeigten, dass dem zumindest nicht immer so ist. Mittlerweile hat sich eine Erklärung durchgesetzt, eine theoretische Erklärung für dieses Phänomen, die davon ausgeht, dass wir am Ende zwei Erinnerungen im Kopf haben. Nämlich einmal die Originalerinnerung und zum anderen das, was wir zum Beispiel durch solche irreführenden nachträglichen Informationen gehört haben oder gelesen oder gesehen haben. Diese beiden Erinnerungen sind im Gedächtnis. Nun ist es oft so, dass die nachträglichen, irreführenden Erinnerungen frischer sind. Die sind ja später gekommen und sind deshalb auch näher an diesem Zeitpunkt des Erinnerungsversuches. Sodass es dann passieren kann, dass man anfängt zu überlegen, wie war das noch? Und es fällt einem dann das zunächst mal ein, was man nachträglich gehört hat. Und dann gibt es oft die Schwierigkeit, nicht mehr auseinanderhalten zu können, aus welcher Quelle die Information stammt. Ob das, was man da jetzt erinnert, tatsächlich das ist, was man ursprünglich mal wahrgenommen hat, oder ob es das ist, was man jetzt nachträglich irgendwo mal gelesen oder gehört hat. Das bringt man durcheinander. Und dann ist man subjektiv davon überzeugt, nicht jeder und nicht in jeder Situation, aber es kann oft vorkommen, dass das, was man vielleicht nur irgendwo mal gehört hat, im Grunde genommen das gewesen ist, was man ursprünglich mal tatsächlich wahrgenommen hat. Längst ist unstrittig, dass schon im Erleben selbst viele Weichen gestellt werden, die unsere Erinnerungen so subjektiv machen, Jeder von uns sorgt dafür, dass aus einer Geschichte seine Geschichte wird. Eine Geschichte, die mit unseren bisherigen Erfahrungen, unseren Einstellungen und Bedürfnissen, unserem Selbstbild vereinbar wird, also im doppelten Sinne passt. Auch dazu gibt es sehr viele Untersuchungen, dass auch hier wiederum nicht nur die Erinnerung, sondern eigentlich die gesamte Informationsverarbeitung, angefangen von der Wahrnehmung, Überspeicherung bis zur Erinnerung, durch so etwas wie das Selbstbild, was wir haben, durch bestimmte Annahmen, die wir über uns selbst haben oder Erwartungen, die wir an uns selbst haben, beeinflusst werden. Dass wir beispielsweise dazu neigen, Dinge, die inkonsistent sind zu unserem Selbstbild, die nicht dazu passen, eher gar nicht wahrzunehmen. Oder wenn sie denn wahrgenommen worden sind, hinterher schlechter zu erinnern als solche, die damit übereinstimmen. Mit dem, was wir meinen, wie wir eigentlich selber sind. Sich falsch zu erinnern, nachträgliche Informationen mit einzubauen, ist etwas anderes als etwas völlig zu vergessen. Und zwar nicht irgendwelche Banalitäten des Alltags, sondern wichtige Ereignisse. Es gibt auf der einen Seite dieses Phänomen der retrograden Amnesie. Das heißt, dass gerade Verkehrsunfallopfer die letzten Sekunden oder Minuten vor dem Verkehrsunfall nicht mehr erinnern können. Das ist völlig weg aus ihrem Gedächtnis. Das hat etwas damit zu tun, dass die Abspeicherung durch dieses traumatische Erlebnis, durch diesen Schock gestört worden ist. Und das ist dann nicht mehr da. Das ist die eine Sache. Es gibt auch zurzeit jedenfalls auch eine sehr intensive Diskussion darüber, ob beispielsweise sehr traumatische Erlebnisse wie zum Beispiel Misshandlungen oder sexueller Missbrauch in früher Kindheit, gleichsam verdrängt werden. Das heißt, dass sie aus dem bewussten Wahrnehmen weggeschoben werden, dass die Betroffenen keinen Zugang mehr dazu haben und dass sie dann erst später im Laufe einer Psychotherapie beispielsweise, die unter Umständen aus ganz anderen Gründen begonnen worden ist, im Rahmen dieses therapeutischen Prozesses wieder ins Bewusstsein gelangen und man sich dann plötzlich glaubt, erinnern zu können, dass man als Kind mal misshandelt worden ist oder sexuell missbraucht worden ist. Das ist zurzeit eine sehr heftig diskutierte Kontroverse innerhalb der Psychologie, gerade innerhalb der forensischen Psychologie. Für die Psychoanalytikerin Heilwig Droste ist es keine Frage, ob es das Phänomen Verdrängung gibt. Meine Arbeit, meine Berufsarbeit besteht, sagen wir mal, zu 70% daraus, Menschen wieder ins Bewusstsein zu bringen, was sie verdrängt haben. Denn Vergessen und Verdrängen liegen ziemlich dicht beieinander. Und im Grunde vergisst unser Unbewusstes nichts, aber auch gar nichts aus unserem Leben. Verdrängtes ist Material, also ich komme jetzt mal auf die wissenschaftliche Diagnose, denn es ist mal ein sehr klarer Begriff gewesen, der nur durch den Gebrauch verwässert ist. Aber Freud hat mal gemeint, und zu Recht, dass ein Mensch nur eine bestimmte Menge in seinem Bewusstsein ertragen kann, um gut lebensfähig zu sein. Und wenn es zu viel wird, auch gerade aus dem Bereich des Schmerzlichen und Peinlichen, dann kommt das in eine, ich erkläre das Patienten immer so, in eine Kommodenschieblade. Und da kann verdrängtes Material leben und dem Menschen helfen, nicht nur zu überleben, sondern zu leben und sogar gut zu leben. Von daher ist Verdrängung eine Apparatur, wenn ich das jetzt mal so mechanistisch sage, die sehr sinnvoll ist. Ich kann nicht alles in meinem Zimmer rumliegen haben, also habe ich eine große Kommode, in die ich was packen kann. Aber in dem Augenblick, wo die Kommode überquillt, also das Verdrängte ins Bewusstsein kommen will, aber nicht im Bewusstsein ist, wird der Mensch ein Leidender, entweder physisch, körperlich also, oder psychisch und geht, weil er nicht weiß, warum er Bauchweh hat oder warum er Herzschmerzen hat oder warum er an einer Migräne leidet, zum Arzt. Und wenn der Arzt ein Kluger ist und nach einem Gespräch herausgefunden hat und nach entsprechenden Untersuchungen, dass er organisch nichts finden kann oder das Organische keineswegs dem Leiden, so wie der Patient es schildert, entspricht, dann schickt er zum Psychotherapeuten. Oder der Mensch kommt auch selber drauf und sagt ihm, da muss noch irgendwas anderes vorliegen, was ihnen ihre Magenbeschwerden macht. Und um es jetzt ganz simpel und vielleicht schnell zu beantworten, meine Frage ist in solchen Fällen, haben Sie denn eine Ahnung, was Ihnen auf dem Magen liegen könnte? Und wenn es ein Patient ist, der diese Sprache schon ein bisschen versteht, sagt er, Gott, ja, wenn Sie so fragen, also meine Mutter liegt mir immer noch auf dem Magen, dabei ist die schon 7 Jahre tot. Und da merken Sie vielleicht an meiner Antwort, dass die Mutter als Person nicht verdrängt ist, aber das, was durch die Mutter erlebt wurde und gelebt wurde, das wurde besser ins Körperliche verlagert, denn sonst müsste ich mich mit meiner Mutter ja kritisch auseinandersetzen und vielleicht auch Wut und Ärger gegen sie in mein Bewusstsein kommen lassen. Und das verbietet mir meine Erziehung, etwa ein böses Wort gegen meine Mutter zu sagen. Das heißt, wir verdrängen besonders häufig unangenehme Gefühle, formen sie um, schicken sie quasi in eine andere Richtung. Aus Wut können dann Kopfschmerzen oder Magenbeschwerden werden. Aber die eigentlichen Ereignisse, bei denen diese Gefühle zuerst aufgetaucht sind, die sind uns meist durchaus in Erinnerung. Mit anderen Worten, wir vergessen unsere Gefühle eher und schneller als die dazugehörigen Vorkommnisse. Davon wissen Sie im Allgemeinen und Sie haben recht. Unser Körper hält immer dafür her, damit unsere Seele unangetastet bleibt. Also ich ziehe unbewusst vor, ein Magenleiden zu haben, statt mir bewusst zu werden, dass ich auch sehr viel negative Gefühle gegen meine Mutter habe. Und das wird mit Menschen, die zu mir kommen und zu Leuten meines Berufes, aufgearbeitet, sodass ich eines Tages mal versöhnt an meine Mutter denken kann und die Magenschmerzen sich auflösen können. Ich brauche die nicht mehr. Sie stellten so in den Raum, halb als Frage und halb als Aussage, so habe ich es jedenfalls verstanden, die Menschen erinnern doch, was gewesen ist. Aber sie verdrängen ihre Gefühle, besonders wenn sie in der ganz frühen Kindheit liegen, aber auch später, die tatsächlich nicht mehr gewusst werden. Und da ist jetzt in den letzten Jahren und auch in meiner Praxis zunehmend das Problem, das Stichwort Missbrauch. Dass also Menschen glauben oder behaupten, sie seien von Vater, Onkel oder jemandem missbraucht worden, es aber nicht erinnern. Es kommt so im Lauf der Zeit der Arbeit mit ihnen durch Monate so nicht an die Oberfläche, aber so ein Gefühl dafür. Wenn ich meine Eltern wieder besuche, dann sitze ich ungern auf dem Sofa mit meinem Vater zusammen. Mir wird immer ganz übel und ich weiß nicht warum. Und so, das habe ich gerade in einem konkreten Fall erlebt, das mit Sofa anfing und nachher bei einer Missbrauchsgeschichte endete. Und dass es das gewesen sein muss, einen schlüssigen Beweis kann ich ja nicht erbringen wie im Labor. Aber die Tatsache, dass sie vorher über die Straße ging und keinem Mann begegnet konnte, weil sie sich immer vergewaltigt fühlte, das hat sich aufgelöst in nichts. Ihre sowieso völlig kaputten Männerbeziehungen, die sie bis dahin gelebt hatte, mündete in einer netten Partnerschaft, mit der sie zufrieden sein konnte, schrieb mir vor einiger Zeit auch einen Brief. Sie würde jetzt ein Musikinstrument spielen und hätte jetzt Spaß am Leben und sie hätte sich total verändert. Und das ist mir dann ein Beweis dafür, ich bin sonst sehr vorsichtig in der Arbeit mit Menschen, die also was erinnern wollen oder es mehr und mehr vermuten, wenn nicht Traummaterial kommt und eine Aufarbeitung, die die Symptomatik, deretwegen sie mal zu mir gekommen sind, sich nicht restlos aufgelöst hat. Da wir uns normalerweise an unsere Erlebnisse und Gefühle aus unseren ersten 5 bis 6 Lebensjahren gar nicht oder nur in Bruchstücken erinnern können, ist der Zugang zu wichtigen Ereignissen aus dieser Zeit ohnehin nur mittelbar möglich. Psychoanalytiker und andere Therapeuten gehen allerdings, so wie Dr. Droste, davon aus, dass wir unsere Prägungen rekonstruieren können, indem wir uns genau anschauen, wie wir uns heute verhalten und dafür Gründe suchen. In einer Therapie geht es also nicht nur darum, Erinnerungen zu beleben, sondern auch darum, dunkle Flecken in der Erinnerung logisch zu füllen. Und es geht darum, durchaus erinnerliche Erfahrungen neu zu bewerten, ihre emotionale Bedeutung zu verstehen. Wenn dann irgendeine Mine losgetreten ist, so dass Träume sprudeln, dass Erinnerungen sprudeln, die wirken oft wie einzelne Puzzlesteine. Man kriegt da noch kein ganzes Bild zusammen. Und dann sage ich den Patienten eigentlich immer wieder, was wir lernen müssen, und zwar alle beide, denn auch ich neige zu Ungeduld, dass wir nicht versuchen wollen, aus solchen Einzelteilen, die in einem Traum hervorkommen oder so, ein Bild, ein ganzes Bild machen wollen. Aber als Puzzlestein es zu behalten, ist wichtig. Und so ist das eine mühsame Kleinarbeit. Und ein Kriminalist hat mal zu mir gesagt, aus dir wäre eine gute Kriminalistin geworden. Das, was du machst, ist doch eigentlich seelische Kriminalistenarbeit. Du suchst die Steine zusammen, die wir auch, wenn wir Verbrechensbekämpfung machen, fallen wir ja auch nicht gleich über den Mörder oder Dieb, sondern wir müssen an einzelnen Symptomen, die dann zusammenpassen, uns entlang arbeiten und können die heiße Spur nur fallen lassen, wenn nichts passt. Gerade die Diskussion über sexuellen Missbrauch hat die Frage nach der Verlässlichkeit unserer Erinnerungen in den letzten Jahren dringlicher werden lassen. Wenn immer mehr Frauen sich plötzlich an solche Geschehnisse erinnern möchten, müssen wir wissen, wie sicher diese Erinnerungen auf Tatsachen beruhen, auch aus juristischen Gründen. Für die Psychoanalyse ist das ein besonders heikles Terrain. Ist sie doch jahrzehntelang davon ausgegangen, dass Berichte von sexuellen Übergriffen nicht die Realität widerspiegeln, sondern auf inzestuöse, kindliche Fantasien zurückgehen. Inzwischen gibt es Anzeichen dafür, dass das Pendel in die andere Richtung schwingt und manche Therapeuten viel zu häufig eine Missbrauchsgeschichte vermuten und ihre Patientinnen nach entsprechenden Erinnerungen suchen lassen. Aber auch dann, wenn Patienten selbst Verdacht in dieser Richtung haben, achtet ein seriöser Therapeut, eine unvoreingenommene Therapeutin, so wie Dr. Hallwig Droste, genau darauf, wie stimmig diesbezügliche Gedanken sind. So bin ich auch an einem Fall im Moment dran, von dem ich glaube, dass höchstens ein Bruchteil davon passiert sein kann, was die Patientin später vermutete. Der Vater wurde sehr geliebt von dieser Tochter. Und darum glaube ich, dass ihre Vermutung, dass sich da vieles mischt und die inzestuösen Fantasien, die zu den stärksten Tabus dieser Gesellschaft gehören, auch verdrängt werden müssen, auch sehr früh verdrängt werden müssen, auch schon im Kleinkindesalter verdrängt werden müssen, weil das Kind spürt, ich habe da Empfindungen, die sind so nicht ganz angesagt. Und wenn es der Papa ist, der so geliebt wird, sie wollen ja auch die Liebe der Mütter nicht verlieren. Und wollen zwar der Mutter sagen, später heirate ich Papa, aber wir suchen für dich noch einen anderen oder so. Denn das Kind ist natürlich in dem Alter abhängig von der Liebe von beiden Elternteilen. Es kann so sein, dass eine in der Kindheit missbrauchte Person sich nicht daran erinnert und auch keinen derartigen Verdacht hegt. Der Therapeut allerdings forscht in diese Richtung, weil er die Symptomatik so interpretiert. Es kann auch so sein, dass eine Person vermutet, als Kind Opfer sexuellen Missbrauchs geworden zu sein, um dann im Laufe der Zeit feststellen zu müssen, ihre Gefühle sprechen viel eher dafür, dass es sich um die Umformung kindlicher Wünsche handelt. Diese Unsicherheit ist schwer erträglich, auch bei weniger dramatischen Fragen. Denn möglichst genau Bescheid zu wissen über unsere innere Biografie, unser Selbstwerden, gilt uns heute als Voraussetzung für ein tragfähiges Selbstbewusstsein im eigentlichen Wortsinn. Aber wie sicher müssen und können wir uns unserer Erinnerungen, unserer Lebensgeschichte sein? Ich habe über dieses Thema in meiner eigenen Analyse gesprochen. Und ich habe einen sehr abstinenten Analytiker gehabt, der über sich selber nie etwas sagte. Ich habe das also inzwischen abgewandelt. Ich finde das also einfach nicht in Ordnung, dass nicht auch mal was über mich rauskommt. Aber der sprach nie über sich. Und ich fragte ihn ähnliche Dinge. Und ich hatte, glaube ich, gerade eine Patientin, und da ging es eben um sexuellen Missbrauch. Und ich war da meiner selbst nicht sicher. Und da hat er mir von sich aus erzählt, er ist tot, also ich kann das ruhig sagen. Er weiß, dass er, und das hat er auch in seiner eigenen Analyse gesagt, dass er von seiner sehr viel älteren, aber über alles geliebten Cousine verführt oder missbraucht wurde, wenn man dieses Wort schon benutzen will. Und er war längst gestandener und auch bekannter Analytiker. Da hat er diese Cousine mal getroffen und hat gesagt, heute sind wir so alt, da können wir über diese Dinge sprechen. Was hast du dir damals eigentlich dabei gedacht, deinen kleinen Vetter, der dich so anhimmelte, doch sexuell so zu fummeln oder ich weiß nicht, wie er gefragt hat. Und da hat sie gesagt, wann soll denn das gewesen sein? Und da hat er gesagt, ich weiß, ich ging noch nicht zur Schule, also ich muss 5 oder vielleicht gerade 6 gewesen sein. Und da hat sie herzlich gelacht und hat gesagt, du, in der Zeit, da war ich sogar 10 Jahre in Amerika. Also das muss mit jemand anders geschehen sein. Und dann sagte er zu mir, Frau Droste, und ich sage Ihnen noch heute aus meiner ganz standfesten Erinnerungsfähigkeit, sie hat es gemacht. Aber die Familie konnte beschwören, dass sie in Amerika war. Es stimmt also nicht. Und das ist die einzig solide Antwort, die mir einfällt. Die Frage, ob eine solche Erinnerung stimmt oder nicht, bekommt dann eine zusätzliche Dimension, wenn sie vor Gericht beantwortet werden muss. In Amerika kommt es inzwischen häufiger vor, dass aufgrund von Missbrauchserinnerungen, die in einer Therapie auftauchten, Anzeigen erstattet und Schmerzensgeldforderungen geltend gemacht werden. Fachleuten, wie beispielsweise Elizabeth Loftus, wird es mulmig, wenn die Aussagen der Opfer der einzige Beweis für eine Missbrauchstat sind. Sie sind besorgt, dass durch suggestive Therapien falsche Erinnerungen zutage gefördert werden, die Unschuldige ruinieren und den Patienten auf keinen Fall helfen. Das hat sich für medizinische Erinnerungsforscher wie Günter Köhnken erwiesen. Wir wissen heute aus einer ganzen Reihe noch relativ neuer Untersuchungen, die aber auch schon alte Wurzeln haben, dass das, was wir erinnern und dann auch berichten, in sehr starkem Maße beeinflusst sein kann durch die Art und Weise, wie wir gefragt werden und durch die Art und Weise, wie das, was wir dann berichten als Erinnerungsmaterial, von den Zuhörern, beispielsweise von Therapeuten, aufgenommen wird. Unser Verhalten ist in starkem Maße dadurch gesteuert, dass wir auf bestimmte Verhaltensweisen Verstärkung bekommen, dass andere Verhaltensweisen ignoriert werden. Das, für das wir Verstärkung bekommen, also Anerkennung beispielsweise, Aufmerksamkeit oder Ähnliches, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit fortgesetzt werden, während die Dinge, die ignoriert werden oder vielleicht sogar bestraft werden, durch negative Kommentare oder so, eher seltener werden. Und so kann man es auch nachgewiesen, durch entsprechende Reaktionen und Kommentare, die Berichte, die Personen abgeben über ihre Erinnerungen, in sehr starkem Maße steuern, sodass sie am Ende dann letztlich genau das erzählen, was zum Beispiel der Therapeut erwartet. Inzwischen ist vor allem in den USA ein ideologischer Kampf entbrannt. Auf der einen Seite diejenigen, die sich zu bedingungslosen Anwälten der so lange vernachlässigten Missbrauchsopfer gemacht haben, auf der anderen Seite jene, die eine neue Hexenjagd-Atmosphäre befürchten und verhindern wollen, dass Anschuldigungen ohne sicheren Beweis zur Verurteilung führen. Dieser Konflikt ist auch bei uns bekannt. 1995 ging ein aufsehenerregender Prozess zu Ende, in dem die Glaubwürdigkeit von Erinnerungen, die Kinder in Vernehmungen erzählt hatten, die zentrale Rolle spielte. Im sogenannten Montessori-Prozess stand ein Erzieher vor Gericht, dem vorgeworfen wurde, anvertraute Kindergartenkinder sexuell missbraucht und gequält zu haben. Obwohl die Kinder zum Teil übereinstimmend belastende Schilderungen zu Protokoll gegeben hatten, wurde der Erzieher freigesprochen. Dazu hatte auch Professor Günter Köhnken beigetragen, der die Aussagen der Kinder begutachtet hatte. Das hat seinen Grund darin, dass hier in geballter Form das aufgetreten ist, was ich eingangs als nachträgliche Information bezeichnet habe. Das heißt, diese Kinder haben über Wochen, über Monate hinweg von Erziehern, von Polizeibeamten, von Eltern Informationen darüber bekommen, was denn da alles passiert sein könnte. Und sind dann gefragt, ist das bei dir auch passiert? Die haben an Gesprächen teilgenommen, wo über Dinge berichtet worden ist, die sich angeblich ereignet haben. Das ist wieder eine neue Informationsquelle für die Kinder gewesen. Die Eltern haben Elterntreffen veranstaltet, regelmäßig über einen längeren Zeitraum, in denen ausgetauscht worden ist, was es wieder an neuen vermeintlichen Erkenntnissen gab, sind dann nach Hause, haben ihren Kindern erzählt, wir wissen jetzt, dass auch das und das und das passiert ist. Das heißt, die Kinder haben massenhaft über einen langen Zeitraum solche nachträglichen Informationen bekommen, sodass es am Ende nicht mehr möglich war, zu sagen, ob das, was sie dann berichtet haben, vor Gericht beispielsweise oder bei den Gutachtern, ob das eine Folge ist tatsächlicher eigener Erlebnisse oder ob das nicht möglicherweise eine Folge einfach nur ist dieser vielen, vielen nachträglichen Informationen, die Sie bekommen haben, auch des Befragungsdrucks, denen Sie ausgesetzt gewesen sind. Also es gibt Beispiele dafür, dass den Kindern was versprochen worden ist, wenn sie etwas berichten. Es gibt Beispiele dafür, dass die Kinder unter Druck gesetzt worden sind, wenn sie nichts berichtet haben. Ich habe Beispiele dafür, dass ein Kind beispielsweise 5-mal hintereinander weg in einer polizeilichen Vernehmung gesagt hat, nein, das war nicht so. Es ist ein 6. Mal gefragt worden. Der Druck wurde immer größer und schließlich hat das Kind dem Druck nachgegeben und hat gesagt, ja, es war halt doch so. Ist das auch bei Erwachsenen denkbar? Ja, das ist auf jeden Fall auch bei Erwachsenen denkbar. Es gibt auch Untersuchungen mit Erwachsenen, die zeigen, dass auch Erwachsene nicht davor gefeit sind, solch einem Befragungsdruck zu erliegen. Der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern besteht wohl darin, dass Kinder eher anfällig sind im Durchschnitt. Und je jünger sie sind, desto stärker für solche suggestiven Befragungen als Erwachsene. Glücklicherweise spitzt sich die Frage nach der Verlässlichkeit unserer Erinnerungen nur im Ausnahmefall so zu. In unserem Alltag stellt sie sich weniger drängend, oft so leise, dass wir sie einfach beiseite schieben und wie selbstverständlich davon ausgehen, dass schon alles genau oder doch ziemlich genau so gewesen sein wird, wie wir uns erinnern. Wem diese Frage über den persönlichen Bereich hinaus auch eine gesellschaftliche Frage ist, wird sie beantworten wollen. Wer sich durch sie verunsichern lässt, möchte diese Unsicherheit mildern, beispielsweise um nicht handlungsunfähig zu werden. Was tut die Psychoanalytikerin Hallwig Droste angesichts der Erkenntnis, wie leicht es ist, von der eigenen Erinnerung aufs Glatteis geführt zu werden? Wie wichtig findet sie das Bestreben, sich seiner persönlichen, aber auch seiner nationalen Geschichte vergewissern zu müssen? Wichtig scheint mir, das kann ich so aus meiner langen Berufs- und Lebenserfahrung sagen, dass ein Patient, was er erinnert und was seine Wahrheit ist, auch wenn es vielleicht so gar nicht stimmt, es als seine Wahrheit annehmen darf und in der Reflexion bearbeitet. Und durch die Bearbeitung, dadurch, dass er das verbalisiert oder bei neueren Therapiemethoden kann es auch ausagiert werden und anschließend bearbeitet werden, kann es so ins Leben integriert werden, dass ich mich mit dem, was ich verdrängen musste, weil es peinlich war, angenommen werden kann und eine Aussöhnung stattgefunden hat. Ich bin ja zufrieden mit meiner Arbeit, wenn jemand eines Tages mit seinem Schicksal ausgesöhnt von mir geht. Egal, ob das eine objektive Wahrheit bedeutet hat, was dieser Mensch bei mir bearbeitet hat. Eine subjektive Wahrheit war es in jedem Falle. Professor Günter Köhnken geht davon aus, dass es uns offener und fairer macht, wenn wir die Fragezeichen im Zusammenhang mit unseren Erinnerungen mitdenken. Wer die dazu notwendige Souveränität aufbringt, ist für seine Mitmenschen jedenfalls ein sehr viel angenehmerer Zeitgenosse. Je weniger man stur darauf beharrt, dass die eigene Sichtweise die einzig wahre ist, je mehr man offen ist dafür, dass andere Personen aus deren jeweiligen Perspektive andere Dinge wahrgenommen haben oder vielleicht die gleichen Dinge auch anders gewichten, anders werten, in einen anderen Zusammenhang stellen, je mehr man das akzeptiert, dass das so ist, desto eher wird man auch miteinander auskommen, weil das Problem nach meiner Einschätzung in der Regel nicht so sehr darin besteht, dass man unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Erinnerungen hat. Das Problem tritt dann auf, wenn man anfängt darauf zu beharren, dass die eigene Wahrnehmung und Erinnerung die einzig wahre ist und alles andere im Grunde genommen nicht gelten lässt. Professor Werner Blunk hingegen, der Kinderarzt mit dem ausgeprägten Faible für gute Geschichten, freut sich weiterhin über die gerade bei Kindern so große Fantasiefähigkeit. Ich finde bei Kindern eine Phase ihres Erlebens eigentlich immer ganz besonders schön. Und das ist so eine pseudologische Phase, in der Kinder leben können. Also das beste uns allen bekannte Beispiel ist, dass in einer bestimmten Phase der Entwicklung Kinder ja unsichtbare Begleiter haben, mit denen sie sich eigentlich unendlich angeregt unterhalten können. Die brauchen gar keinen anderen Partner mehr. Das ist nicht etwa selten, es ist ganz häufig so, dass also irgendjemand im Raum da ist, man würde beim Erwachsenen sofort sagen, der ist schizophren, mit dem sie also ganze Geschichten erleben. Das ist ja alles nicht wahr, nicht? Aber es ist wohl nötig in der Zeit, Und das bringt ganz sicherlich auch eine tiefe Bereicherung für diese Kinder. Ich denke, wer ganz ehrlich ist, sollte sich eigentlich daran erinnern, dass er das selber mal hatte. Und typisches Alter, ich denke, ist so 4, ja, so in der Gegend 3 bis 5, sag ich mal. Das ist so ein typisches Alter für diese, Anführungsstriche, Pseudologia Fantastica, wie das, glaube ich, früher mal hieß. Und wie häufig vermischen seelisch gesunde Kinder Fantasie und Realität? Och, Gott sei Dank kommt das ja noch ziemlich häufig vor, ja. Dass solche Erzählertalente bei Kindern vorhanden sind, das ist überraschend viel. Und wir sind heute immer so ein bisschen misstrauisch, wenn Kinder uns solche Geschichten erzählen, weil da ja oft dann auch so Fernsehinhalte untermischt werden. Nun, wir haben nicht so fern gesehen, wir haben andere Quellen gehabt, um unsere Fantasie anzuregen. Und dass das vermengt wird mit dem tatsächlichen Erleben, ist, glaube ich, etwas völlig Normales. Und wo wären wir und wo wäre unsere Literatur, wenn das nicht sogar eine ganz wichtige menschliche Eigenschaft wäre? Ja, ich erlebe das als Kinderarzt auch immer wieder, dass also zum Beispiel Krankheiten von Kindern mit zusätzlichen Erlebnissen belebt und ausgemalt werden. Es gibt Erwachsene, denen nicht leicht etwas zu suggerieren ist. Gibt es auch unter Kindern eiserne Realisten? Es gibt extrem zuverlässige Kinder, ja, bei denen man sich wirklich darauf verlassen kann, dass das, was sie sagen, auch tatsächlich so war. Genauso wie es extrem zuverlässige Erwachsene gibt und auch Spinner unter den Erwachsenen gibt. Ich glaube, das ist gar nicht so fürchterlich weit auseinander bei Erwachsenen und Kindern. Nur, dass Kinder doch trotz Fernsehzeitalter sehr viel mehr Kinder eine sehr blühende Fantasie haben. Bei vielen Erwachsenen ist es denn ja doch leider verschüttet. Und so, wie er sich an der Fantasie und an den beeindruckenden Geschichten von Kindern erfreut, möchte Werner Blunk selbst der literarische Erzähler bleiben, der er ist. Oh, das ist für mich ganz furchtbar wichtig, ja. Ich langweile mich eigentlich manchmal mit meinen eigenen Erlebnissen. Und damit die auch ein bisschen interessanter für mich schon sind, schmücke ich sie manchmal aus im Gespräch, ohne dass ich damit unglaubwürdig wäre oder ich auch ein schlechtes Gewissen hätte. Ich finde das sehr schön, wenn meine Geschichten etwas bebildert sind, auch mit nicht unbedingt wahren Inhalten. Sie hörten im Frauenforum hier auf NDR 4, das Gedächtnis ist die größte Hure. Eine Sendung zum Thema, wie verlässlich ist unsere Erinnerung? Von Barbara Dobrik. Die Sprecherin war Ulla Evrard. Die Studioleitung hatte Monika Eckhoff, die Redaktion Ute Bromberger. Und noch ein Hinweis, meine Damen und Herren, auf das Frauenforum am kommenden Mittwoch. Dann nämlich geht es an diesem Platz aus Anlass ihres 140. Geburtstags um die schwedische Dichterin Selma Lagerlöf und ihren anhaltenden Erfolg. Zu hören unter dem Titel »Legenden aus dem wirklichen Leben«. Und bis zu den Nachrichten um 22 Uhr jetzt noch ein paar Takte Musik.